Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Es ist Zeit für unsere große Kritikerrunde live von den 76. Filmfestspielen von Venedig. Traditionell der Zeitpunkt, an dem wir zurückblicken wollen und uns ein paar Gedanken über die Bilder und Seherfahrungen der vergangenen Tage machen. In der Kritikerrunde bestehend aus der Filmredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit, Katja Nikodemus, und Filmkritikerin Anke Lewicke. Hallo, guten Tag. Hallo, hallo. Wir beginnen vielleicht mit einem kleinen Fazit. Das war ja schon erstaunlich zu sehen, wie stark und überzeugend sich hier das klassische Erzählkino präsentiert hat. Als erstes Beispiel würde ich dafür gerne den neuen Film des umstrittenen Regisseurs Roman Polanski nehmen, der hier auch als einer der Favoriten für den Goldenen Löwen gehandelt wird und auch schon mit dem Kritikerpreis der Fipreski-Jury ausgezeichnet wurde, also letztendlich Kollegen und Kolleginnen von uns. In Jacques geht es bei ihm um die Dreyfus-Affäre, um den jüdischen Offizier, der am Ende des 19. Jahrhunderts zu Unrecht der Spionage verdächtigt wurde. Ein Film, der sehr klassisch, fast schon klassizistisch erzählt. Katja Nikodemus, mit seiner Dramaturgie erfindet Polanski den Historienfilm nicht neu. Wieso hat uns Jacques dennoch so überzeugt? Ja, weil uns dieser Film auf eine sehr zwingende Weise hineinführt in ein System, nämlich in das System des französischen Militärgeheimdienstes um 1894-95. Und gemeinsam mit dem neuen Chef dieses Geheimdienstes betreten wir die Räume, das Gebäude, diese Institution. Wir erleben auf sehr anschauliche Weise knarrende Dielen, abgehängte Fenster, Aktenberge, zerrissene, zusammengeklebte Briefe, das ganze altmodische System oder zeitgenössische System der Spionage. Man meint, den Muff in diesen Räumen zu riechen, und nun muss dieser Major Picard, dieser neue Chef, aber feststellen, dass dieses System überhaupt nicht an der Wahrheit interessiert ist, auch an der Unschuld von Dreyfus, die er herausfinden wird. Und das Faszinierende an diesem Polanski-Film ist wirklich, dass er ein sich selbst reproduzierendes System zeigt, das immer nur herausfindet, was es herausfinden will, getragen ist von Nationalismus, Antisemitismus und tiefen Ressentiments, und man fühlt sich sofort erinnert an heutige Kommunikationsblasen, in denen die Menschen ja in sogenannten sozialen Netzwerken auch immer herausfinden, was sie schon zu glauben wissen, sich mit den gleichen Nachrichten und Medien versorgen. Und gerade weil Polanski hier so klassisch erzählt, also mit leicht ausgebleichten grauen Bildern, mit klaustrophobischen Räumen, springt einem diese Parallele zum Jetzt viel mehr ins Auge, als wenn er versuchen würde, diese Welt opportunistisch zu modernisieren. Ja, und das Gute ist, dass dieser Picard eben auch eine klassische Identifikationsfigur ist. Er ist zwar Antisemit, aber trotzdem nimmt er uns eigentlich mit an die Hand und führt uns von Station zu Station mit. Und das Interessante an dem Film ist auch, wie er dann ein Privatleben noch bekommt. Er hat eine Affäre und alles. Und man bekommt aber auch seine unglaubliche Einsamkeit mit bei den Ermittlungen, dass er überhaupt gar keine Solidarität erfährt, dass er der Einzige ist, der für diese Gerechtigkeit kämpft. Und ich glaube, so einen Helden braucht es dann auch, wenn man so einen Historienfilm dreht. Geschult ist ja Polanski am klassischen Hollywood-Kino. Er selber hat ja das klassische Erzählen Hollywood-Kino jahrelang geprägt. Deshalb war es ja auch gar nicht so uninteressant zu sehen, dass die amerikanischen Spielfilme im Wettbewerb, die wir am Anfang des Festivals gesehen haben, uns auch durch das klassische Erzählen so überrascht und überwältigt haben. Zum Teil Ad Astra von James Gray ist ja eigentlich ein Science-Fiction-Film, auf den ersten Blick sehr gut erzählt, aber auch irgendwie bekannt, und dennoch braucht es vielleicht diese klassische Herangehensweise, damit wir mit diesen Bildern auf eine ganz andere Entdeckungsreise gehen. Ja, klassisch ist vielleicht erstmal die Struktur, so ein Dreiakter. Der Astronaut Roy McBride, gespielt von Brad Pitt, bekommt eine Mission. Er soll seinen Vater finden, der vor 16 Jahren bei einem Forschungseinsatz am Planeten Neptun verschollen ist. Der Sohn wird dann erfahren, dass der Vater außer Kontrolle geraten ist, dass er seine Crew umgebracht hat. Und auch hier haben wir einen einsamen Mann, isoliert in einem System, nämlich hier in dem System der militärischen Raumfahrt. Und auch dieses System ist eigentlich nur interessiert an Vertuschung, an der Manipulation von Öffentlichkeit. Und wir erleben jetzt diesen Astronauten, der ins Weltall reist und eigentlich mit sich selbst völlig alleine ist, der kein Gegenüber hat und mit sich selbst in einen Dialog tritt. Und der Film ist dann ästhetisch so interessant. Draußen haben wir dunkle, weite Unendlichkeit. Drinnen haben wir diesen Mann, der sein Selbst, sein Männerbild, seine Erziehung, auch seine Kindheit befragt und in Frage stellt. Und hier in Venedig hat der Regisseur James Gray das auch sehr schön auf den Punkt gebracht auf der Pressekonferenz. Diese Spannung zwischen dem privaten, kleinen und der Unendlichkeit. So we decided to try and tell the smallest possible story in the biggest possible tapestry for exactly that reason. In the tiny becomes the universal. That was really the impetus to the whole film. Also die kleine private Geschichte und im Hintergrund das Kosmische, die kosmische Weite. Das ist ja ganz umgedreht bei dem dritten Film, über den wir sprechen wollen, weil das Klassische, das ist ja nicht nur Hollywood, ist ja auch das japanische Kino letztendlich auch, das klassische Erzählen. Und da hatten wir den Eröffnungsfilm eines japanischen Regisseurs, Kore-eda Hirokazu, Die Wahrheit mit Catherine Deneuve und Juliette Binoche als Mutter-Tochter-Duo. Catherine Deneuve spielt eine alternde Diva, eine Schauspielerin, ihre Tochter, Drehbuchautorin, kommt zu Besuch. Mutter-Tochter-Geschichte eigentlich, aber wie es ein Regisseur erzählt, wie Kore-eda, diese Lügen, die Fiktion, die Wahrheiten, die Verhältnisse zwischen den Figuren, das hat dann auch uns begeistert, weil es eben formal recht zurückgenommen ist. Ja, wenn ich mal sagen darf, das ist doch nach wie vor mein Lieblingsfilm, eigentlich ein Begriff, den man nicht benutzen sollte, aber mir ist, Ach, ja, das... Ja, also Kore-eda ist ja ein großer Familienregisseur und er geht immer in die Familien rein und lässt dann den einzelnen Familienmitgliedern eben Zeit und Raum, so sich selbst in diesem Familiengefüge zu finden, und wir dürfen sie dann dabei beobachten. Und hier, das muss man mal einfach sagen, ist es eine ziemlich unorthodoxe Familie. Also weil wir haben eine Schauspielerin als Mutter, die eine totale Narzisstin ist, aber das lebt sie eben auch hemmungslos aus. Und was mir jetzt so imponiert hat bei diesem sehr feinsinnigen Drehbuch ist, dass das trotzdem eine Familie ist, aber die setzt sich eben ganz anders, als wir es so kennen, so zusammen. Also diese Catherine Deneuve-Figur gibt eben Juliette Binoche, die ja Drehbuchautorin ist, auch eine große Freiheit. Nicht nur jetzt, was ihre Beziehung betrifft, den Umgang, wie man eben mit den Männern umgeht, was man so haben kann, sondern auch die Freiheit, sich jeden Tag selbst zu erfinden, was sie als Schauspielerin sowieso macht, aber das kann man auch im Privaten machen. Und das finde ich eben ganz interessant. Man ist nicht nur eine Mutter, sondern man hat ganz viele Facetten, und diese Facetten kann man auch in der Familie ausleben, und genau das tut man in dem Kore-eda-Film, und deshalb ist es immer so überraschend, was da alles passiert. Spannend ist ja auch, weil Kore-eda, ich wollte den japanischen Kontext nochmal reinbringen, da ist ja die Kamera manchmal so 3-4 Meter zurückgelassen, also man sieht das nicht, man ist nicht so penetrant und zieht nicht auf die Figuren rauf. Das ist nun sein erster Film, den er außerhalb dieses japanischen Kontexts gedreht hat. Merkt man dann trotzdem noch, aus welcher Erzähltradition er kommt an diesem Film, oder passt er sich, sagen wir, einer Art des französischen Kinos an? Ich finde, man merkt das schon, eben durch die Kameraposition, auch durch seinen Umgang mit der Natur, der ein sehr poetischer ist. Die Natur hat ja eine ganz eigene Rolle. Manchmal sieht man die Jahreszeiten, die fallenden Blätter, der ganze Garten dieses Hauses spielt eine große Rolle. Ich finde aber auch, dass Kore-eda durch diese erste Arbeit in Frankreich auf Französisch nochmal auf eine andere Ebene, was den theoretischen Kontext seines Kinos betrifft, gelangt, weil er untersuchte ja die Grundfesten der Repräsentation durch eine Starschauspielerin, die sich auch selbst beim Spielen zuschaut, aber auch durch eine Ebene auf dem Set. Man sieht diese Schauspieler noch arbeiten, bei diesem Film, den sie dreht, geht es auch um eine Mutter-Tochter-Beziehung, aber auch um das Sprechen im Alltag, wie weit es da um Inszenierung geht, in einer Familie, um selbst, um Fremdbilder. Das alles wird auf unglaublich komplexe Weise verhandelt in einem wahnsinnig eleganten Drehbuch. Und die Kamera ist wie bei Kore-eda und wie häufig im japanischen Kino immer auf Augenhöhe der Protagonisten und Protagonistinnen. Soweit der erste Teil unserer Festivalzusammenfassung. Nach den klassischen Narrationen reden wir gleich über die Regisseure, die die bekannten Pfade verlassen haben.